begrüße Herrn Dr. Brüsch, spricht man das aus? Brüsch. Dr. Brüsch, Sie haben schon angefangen hier etwas, was man entfernt deuten könnte, als Kosmetik, wenn man das will. Ja, wenn man, der Inhalt schon, ja. Ja, Stichwort, das Stichwort bringen Sie mit, Kosmetikkampagne. Ja. Nur erste Frage, eigentlich ist das ja nichts Neues. Kosmetik gibt es in Hülle und Fülle, es gibt fantastische Werbung, es gibt faszinierende Bilder. Super Sachen, ja. Und jetzt kommen Sie und sagen, mache ich trotzdem, bringe ich was Neues. Was ist das Neue? Das Neue ist, dass Kosmetik, wie besonders die Damen wahrscheinlich wissen werden, nicht ganz billig ist. Und so im Preisrange können Sie von, was weiß ich, 10 bis locker 200, 300 Euro pro Tiegel ausgeben. Und die Grundidee ist mir gekommen, mich, so vor 4 Jahren bin ich mal gefragt worden, eine von jemandem, die Kosmetik vertreiben wollten, eine Serie, ob ich nicht mal eine Kosmetikserie entwerfen könnte. Habe ich vorher noch nie gemacht. Habe viel mit Zellen gearbeitet im Labor, also biochemisch, aber nie Kosmetik. Und ich habe mir dann mal das angeguckt, was dieses war, wie so ein Spa oder sowas, was die an Serie hatten, war nicht so zufrieden und war an sich entsetzt, was da alles drin war. Und habe gedacht, das kann man besser machen und viel recherchiert. Wir haben dann mit Freunden und Kollegen eine Kosmetikserie entworfen, so im High-End-Bereich, die auch sehr gut gelaufen ist und gut läuft. Und haben dann eben aber auch gesehen, welch hoher Kostenanteil letztendlich die Vermarktung ist. Das ist also der absolute Löwenanteil. Ja. Ich würde mal sagen, wenn Sie einen guten Wert kriegen, also einen guten Value for Money, haben Sie 95% fürs Marketing bezahlt und bei Luxuskosmetik so im 200-Euro-Bereich haben Sie dann noch ein bisschen mehr fürs 99 Marketing. 99% fürs Marketing. Ja, also das Marketing ist das Teure. Richtig. Jetzt kommen Sie als Mann und sagen, ich habe da eine Kosmetikserie und alle sind beeindruckt und kommen zu Ihnen. Ist doch wahrscheinlich nicht so. Es gibt so viele Kosmetikanbieter und die stecken so viel Geld in Marketing und holen sich kreative Werbeagenturen. Wo rechnen Sie sich denn überhaupt eine Chance aus? Also was mich total überrascht hat, die Kosmetik, die wir formuliert haben und gemacht haben, dachte ich anfangs auch, die ist sicher gut, aber es wird keinen großen Unterschied machen. Also das Feedback von den Anwenderinnen war dermaßen positiv, dass die also deutlich besser ist oder angenehmer über die Zeit auch als viele andere Kosmetik, dass ich mir gesagt habe, ein Qualitätsunterschied lässt sich feststellen, wovon ich vorher nicht ausgegangen bin. Jetzt mal der Reihe nach. Sie sagen, es ist erfolgreich, das können wir Ihnen glauben oder nicht. Warum, was sagen Sie, könnte Erfolg ausmachen? Kann man Kosmetik überhaupt beurteilen? Gibt es Standards? Ja. Sie kommen selber aus der Biochemie, also Sie sind vielleicht ein bisschen auch Fachmann. Wie könnte man denn, wenn man jetzt rational an die Sache ranginge, denn überhaupt sagen, das ist eine gute Kosmetik, die ist ihr Geld wert oder das andere ist einfach nur Marketing? Also so wie wir oder wie ich rangegangen bin, weil ich ja von außen gekommen bin, dass ich die wissenschaftliche Literatur, praktisch über 3000 Artikel gescannt habe, was überhaupt an wissenschaftlich belastbaren Daten zu Inhaltsstoffen da ist. Ob es schon was gibt, und da gibt es natürlich eine ganze Reihe, vieles von der kosmetischen Industrie, so an 3 Probanden gemacht, die es alle toll fanden, das kann man vergessen, aber es gibt eben auch in sogenannten Peer-Reviewed Journals, also richtigen wissenschaftlichen Journalen für Dermatologie, gibt es eben wissenschaftliche Arbeiten, auch von Universitäten, und es gibt eine Reihe Inhaltsstoffe, die wirklich in vielen Arbeiten, wo bewiesen ist, die sind wirklich, die bringen was als Kosmetik. Darf ich mal fragen, ich habe ja die Geschichte von der Anita Rottig gelesen und Body Shop, und die hat gesagt, die ganze Kosmetikgeschichte ist doch Betrug. Im Grunde genommen geht es um Emulsion von Wasser und Öl, die bringen ein bisschen was und alles andere ist schon ziemlich suspekt. Ja, kann man also so einfach sagen? Ja, oder? Wenn Sie sich die Rezepturen vom Body Shop angucken, sind die auch ein bisschen suspekt. Also es ist schon so, dass ich muss sagen, ich bin ja so wirklich von außen gekommen, es gibt, sagen wir mal, so 10 Inhaltsstoffe, Vitamine, bestimmte Antioxidantien, andere Stoffe noch, die wirklich, wo wirklich gezeigt ist, dass die als Einzelstoff die Haut, also die Faltenbildung vermindern, eindämmen, das natürlich nicht tiefe Hautfalten, das geht nicht, nicht? Aber so oberflächliche Fältchen und die Hautregeneration beschleunigen. Das ist 10 Stoffe, sagen Sie. So roundabout, ja. 10 ja, Stück. Und die sind besonders teuer, oder? Nee, das ist eben nicht unbedingt besonders teuer. Und das sind, also was weiß ich, Vitamine und was weiß ich, Retinol, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B5. Also die bekannte Sachen, das kann ja jeder rausfinden. Da braucht es ja also nicht irgendwie die große Forschungsabteilung von L'Oréal. Aber das Problem ist eben, dass es jeder rausfinden kann. Das heißt, die großen Hersteller müssen sich natürlich mit Zauberformeln irgendwo von dem allgemeinen Wissen abgrenzen. Also wenn ich mich amüsieren will, lese ich immer eine Modezeitschrift und die ganzen Kosmetikwerbung mit den tollen Zauberformeln. Also die sind ja in der DNA-Forschung schon weiter als die Nobelpreisträger. Also was die alles können, das ist ganz toll und das ist dann auch in der Kosmetik. Aber es gibt praktisch keine Kosmetiken, das hat mich auch gewundert, die zum Beispiel diese Inhaltsstoffe in ausreichender Konzentration in einem Produkt vereint. Gibt es nicht. Also das Naheliegende, sagen Sie, gibt es überhaupt nicht? Gibt es nicht. Ist nicht, aber also ich war total baff. Ich dachte, als wir das formulieren sollten, dachte ich, naja, das machen doch andere auch schon, was sollen wir besser machen? Ich war also völlig überrascht. Das heißt, ein einfaches Rezept wäre, man nimmt diese 10 Stoffe, von denen man eine Wirksamkeit kennt, also die belegt ist, und mischt die zusammen, kann man das so sagen? Ja, das ist dann, also dann wird es ein bisschen schwierig. Erstens, wenn man muss bestimmte Stoffe in hoher Konzentration in Kosmetik bringen. Das ist also, das wird ja auch immer irgendwie, haben sie irgendwelche Wunder Carrier da drin, die Sachen in die Haut bringen. Nichts geht allein in die Haut, auch mit irgendwelchen Wundermitteln nicht. Das ist ein reines Konzentrationsgefälle. Wenn sie außen viel drauf tun, stellen Sie sich vor, Sie haben da drüben eine Tasse Kaffee stehen und Sie schließen die Augen und warten, bis Sie den Geruch spüren. Das dauert eine gewisse Zeit. Stellen Sie 20 Tassen hin, geht es schneller. Genauso ist bei der Haut. Das heißt, Sie müssen eine gewisse Menge außen drauf packen, damit auch was durch Konzentrationsgefälle in die Haut geht. Und Sie kriegen, sagen wir mal, Sie haben eine 100% Creme zur Verfügung, Sie können nicht endlos viel reinpacken. Deswegen ist auch bei der Kosmetikkampagne, wird es 2 Cremes geben für Tag und Nacht, nicht weil das unbedingt der Unterschied sein muss, aber Sie brauchen einfach 2 Produkte, um all diese Inhaltsstoffe in ausreichender Konzentration auf die Haut zu bringen. Und dann ist es eben die Schwierigkeit, das so zu machen, dass es eine stabile Emulsion ist, die nicht nach 5 Tagen auseinanderfällt, die sich nicht absetzt. Dann, und das ist auch eine Sache, wollten wir nur natürliche Inhaltsstoffe mitnehmen, also keine synthetischen Emulgatoren und sowas. Und dann wird es nicht ganz einfach, da eine Formulierung zu finden, die über die Zeit stabil ist, die eben diese ganzen synthetischen Stoffe nicht drin hat. Da haben Sie dann ein Know-how, wo nicht so jeder das mal plump schnell imitieren kann. Das ist nicht so einfach. Ja. Da haben wir auch also, so 100 Formulierungen ausprobiert. Ja. Muss man Biochemiker sein, muss man Experte sein, um sich auf so einem Thema sachlich kompetent bewegen zu können? Hilft. Hilft. Aber man muss, also es gibt natürlich Leute, die auch Chemiker, die in der kosmetischen Industrie arbeiten, und es hilft, das habe ich gefunden, von außen zu kommen. Als wir praktisch jetzt einen Hersteller gesucht haben, ich stelle das ja nicht selbst in der Küche her, sondern es ist ein Hersteller, der das macht, der die Rezeptur bekommt, der auch regelt man vertraglich, dass er die nicht benutzt. Sie machen die Rezeptur und praktisch die Komponente, professioneller Fabrikant. Ja, ja, das können Sie gar nicht. Produkt, das können Sie nicht. Das wäre auch teuer, das aufzubauen. Das läuft unter also Good Manufacturing Practice, also das kostet ein paar Millionen, eine Produktionsanlage. Ja. Geht nicht. Da kriegt man ja auch nicht ausgelastet. Und die beraten einen ja auch. Und es war ein langer Kampf. Die waren also wirklich, wir haben einen sehr, sehr guten Hersteller, der uns auch sehr geholfen hat, die davon zu überzeugen, unsere Rezeptur zu machen ohne synthetische Hilfsstoffe. Sagten, das fällt auseinander, das geht nicht, reagiert mit der Packung und sowas. Und also lassen Sie das oder fühlt sich schlecht auf der Haut an. Also das war durchaus von denen gut gemeint. Das ist einfach so drin, die lernen das so, dass man eben diese Sachen reintut. Und das ist eben auch so, was weiß ich, bei solchen Ketten, die sehr mit Natürlichkeit werben, wie das Körpergeschäft, man kann es auch Englisch aussprechen, die nehmen eben auch diese Inhaltsstoffe. Und behaupten aber, das sei Natur. ist auch Natur drin. Das andere muss man ja nicht, nicht? Also das, was da natürlich ist, ist, ist nicht ganz natürlich. Nicht immer. Gut. Jetzt sagen Sie, ich kann von außen kommen, meine biochemische Kompetenz hilft mir ein Stück und ich trete jetzt eigentlich gegen Weltfirmen an, also das sind wirklich starke Firmen, die ja auch hohe Werbeetats haben, das ist ja auch ein Punkt, auch PR-Abteilungen und Rechtsanwälte und dergleichen und haben auch die Mittel, die zu finanzieren, weil die Inhaltsstoffe nur wenig kosten. Ja. So, das ist ja mutig, Sie treten dagegen an. Und sagen, was sind Ihre Argumente im Kern? Wir sind preiswerter wahrscheinlich? Ja, also das, wir sind ungefähr ein Faktor 4 bis 5 preiswerter als qualitativ gute Produkte. Und ich würde mal sagen, doppelt so gut. Doppelt so gut. Das sagen Sie, das glaubt Ihnen natürlich erstmal kein Mensch. Und die Kosmetikindustrie wird alles tun, um Sie unglaubwürdig zu machen oder... Jedenfalls, die wird uns erstmal ignorieren. Weil die werden über sie lachen am Anfang, aber vielleicht, Tee, kenne ich das alles? Ja, war das, genauso? Das kommt dann irgendwann. Ich habe auch von denen es verstanden, die haben eine Weile über uns gelacht, aber nicht lange. Ja. Und dann merken sie, dass das hochgefährlich ist und dass das eigentlich ein Teufelszeug ist, was ihnen wirklich schwer zu schaffen macht bis heute. Das könnte so ähnlich sein. Ja. Ihr Argument ist, wir haben diese Inhaltsstoffe, wir wissen, was... So evidenzbasiert nennt man das, glaube ich, in der Medizin. Mhm. Wir wissen, was wirklich wirkt, und nicht behaupten irgendetwas. Diese Stoffe nehmen wir, packen sie konzentriert in eine Substanz, die nicht auseinanderfällt und dann nehmen wir wie nur, geht's jetzt weiter? Ja, dann, und eben nur, zum Beispiel wir haben nur Inhaltsstoffe, die zum Beispiel Ökotest als unbedenklich und empfehlenswert. Also alles, was zum Beispiel Ökotest als bedenklich einstuft, lassen wir komplett raus. Ja. Was ich auch rausgehört habe, Sie haben eigentlich nichts Neues erfunden oder Neues entwickelt, sondern Sie haben den Sachstand genommen. Sie haben geguckt, 3000 Artikel, ist eine Menge, haben rausgefischt, was ist da relevant, haben sich nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen Geheimformeln und Forschungsergebnissen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder jedenfalls nicht belegt sind. Also Sie nehmen vorhandenes Wissen und kombinieren das neu. Kann man so sagen? Richtig. Und der Vorteil war eben dabei, dass wir keine Marketingabteilung über uns hatten, die sagten, nee, das müsste anders sein. Und also niemanden, der einem reinquatscht, sondern man konnte es eben einfach nach diesem rationalen Ansatz machen und dann was finden, was also auch angenehm auf der Haut ist. Und was dann eben war auch das Feedback der Anwender, dass das eben auch wirklich dann letztendlich auch funktioniert. Das behauptet natürlich jeder. Das behauptet jeder. Das würde ich hier auch behaupten, wenn es nicht stimmen würde, aber bei uns stimmt es. Ich will damit nur sagen, das hilft Ihnen nicht weiter, weil es jeder behauptet. Nein, also was ich glaube, also Sie können gerne mal das Schwarze, also das sind jetzt nicht die Originalpackungen, weil die sehr aufwendig und teuer sind, so wird es nicht sein. Ja. Das Schwarze ist eine Nachtcreme, das Weiße ist eine Tagescreme, können Sie gerne mal probieren. Sie müssen es wie so einen Lippenstift rausnehmen. Gut, also eigentlich, wenn es den Namen noch nicht gäbe, so Ratio Farm, das wäre sowas wie Ratio Kosmetik. Ja. Also das, ich glaube, das ist einer der wichtigen Marketingansätze, ist zu sagen, es gibt also in der Kosmetik zwei Leute, die diesen Glamour wollen und die auch einfach dieses praktisch, die Hoffnung verkauft haben wollen, nicht mit so Wunderformeln und sowas, aber es gibt, glaube ich, einen großen Anteil, ähnlich wie bei der Teekampagne, manchmal will ich das Einkaufserlebnis im Teegeschäft haben, da weiß ich, zahle ich mehr, aber wenn ich eingefleischter Teetrinker bin, bestelle ich es eben auch und habe das Einkaufserlebnis nicht und habe einfach dann nur den Teegenuss. Ja. Und das ist bei der Kosmetik auch so, dass, glaube ich, viele Kundinnen oder Menschen auch wissen, dass keine gefährlichen Inhaltsstoffe drin sein sollten, dass gewisse Sachen wirken, das lässt sich rational erklären. Es gibt ein Gewissensklientel, die das nachvollzieht, die relativ rational auch bei der Kosmetik einkaufen. Nochmal, diesen rationalen Kern gibt es. Ich frage deswegen, weil ich bekomme wirklich von außen, mir fällt immer so aus, das Ganze hat ja in den USA so vor 50, 80 Jahren angefangen. Ja. Und wenn ich so ältere Amerikanerinnen sehe, die haben meistens eine Haut, ich bin viel in Asien und die Frauen, die ihr Leben lang auf dem Feld gearbeitet haben, der Sonne ausgesetzt waren und eigentlich vernichtend aussehen müssten, die sehen in der Regel besser aus als diese amerikanischen Touristinnen, die eine Haut haben wie Pergament und trotzdem voller Falten, auch nicht übermäßig attraktiv. Also ich frage mal deswegen, vielleicht kann es nicht sein, dass Kosmetik mehr kaputt macht, als dass sie erhält. Eben weil viele Inhaltsstoffe drin sind. Also zum Beispiel die meiste Kosmetik, viele der Fettkomponenten sind Erdölprodukte. Also Vaseline und sowas, das ist spottbillig, hat aber auch den großen Vorteil, das fühlt sich toll auf der Haut an. Das ist praktisch, als wenn Sie einen Kunststofffilm auf die Haut legen. Das Wasser bleibt drin, die Haut quillt auf, Fältchen gehen weg, aber die Haut, wenn Sie das lange genug machen, verliert die Fähigkeit, selbst Feuchtigkeit zu speichern. Und irgendwann fällt das Gesicht dann eben... Das ist doch auch eine These, dass die Haut eigentlich ein sehr intelligentes... Organ ist und dieser Versuch von außen es besser zu machen als die Haut vielleicht ja auch dazu führen kann, dass man mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Richtig, also ich versuche mir immer die Hautzelle vorzustellen, die jetzt also praktisch diese Kosmetik bekommt und es muss ja, also eine Kosmetik, die wir entwickeln, so eine Dose würde ich aufessen, ohne Probleme. Ja. Also da hätte ich keine... Ich sage mir immer, die Zellen müssen diese Stoffe, die da drin sind, erkennen. Die müssen das ja verstoffwechseln. Es muss was Natürliches sein. Mit Acrylat können die nichts anfangen. Ja. Und mit Silikonöl auch nichts, wo sich das toll auf der Haut anfühlt. Ja. Und das über die Zeit macht eben Kosmetik auch viel kaputt, kann aber auch Gutes bewirken. Da komme ich wieder auf die Anita Rottig. Die hat gesagt, diese Ölemulsionen, die helfen ein bisschen. Das ist hilfreich für die Haut. Alles andere sehr umstritten. Gibt es eben wissenschaftlich... viel Literatur, dass das eine ganze Reihe Sachen gibt, die hilft, aber das ist begrenzt. Also es ist so eine Handvoll Sachen. Gut. Jetzt haben wir das Produkt. Ja. Da haben wir schon ein paar schöne Vorteile. Also wir können argumentieren, es ist evidenzbasiert, es verzichtet auf diese ganzen Marketing Erfindungen an Worten und Faktoren und so weiter. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Niemand kennt Sie, niemand hat auf Sie gewartet und jetzt kommen Sie und sagen, ich bin der Größte, bei mir ist die Kosmetik viel mehr wert als bei den anderen. Das ist eine schlechte Ausgangsposition. Richtig. Und das ist praktisch, ich sage ja, wir machen schon Kosmetiklinien, die auch mit viel Werbe, also das... Das läuft ein bisschen, läuft, aber das läuft. Ich bin einfach skeptisch. Ja, nee, ist richtig. Und was mich letztlich auf die Idee gebracht hat, ist ein Vortrag von Ihnen und dieses Konzept der Tee-Kampagne. Und da ist praktisch mir gekommen, ja, okay, das könnte man natürlich mit der Kosmetik machen. Das ist ein sehr margenintensives Produkt, wo sehr viel in den Vertrieb geht. Ich weiß, was die Herstellung kostet und wie man was Gutes herstellt. Und die Vermarktung würde ich mir eben vorstellen, dass man sowas macht, dass man, deswegen auch der Name, Kosmetikkampagne, dass man das also irgendwie auch in diesem Kampagnenpool sozusagen so ein bisschen den Gedanken, dass das bei der Teekampagne wissen die Leute ja schon, das ist ein ganz hochqualitatives Produkt und viele der Kosten sind nicht da. Also wenn man es Kosmetikkampagne nennt, ist das praktisch dieses Konzept, wollen wir ja genauso durchziehen, dass das also damit kongruent ist. Und das wird sicherlich auch so sein, dass es erstmal über Mund-zu-Mund-Propaganda geht, über Leute, die dann, was weiß ich, über das Googlen und über Kampagne da drauf kommen und dass dieses Konzept gut finden und dann letztendlich über die Qualität des Produktes. Ja. Du hast ja Teekampagne auch ein Stück, Leute kauft in großen Mengen, kauft euren Jahresvorrat, diese kleinen Tüten sind sehr teuer, es ist haltbar, wie lange ist Ihres haltbar? Also die Produkte, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es wird das zum Beispiel eben nicht in diesen kleinen Gebinden geben, sondern in großen Gebinden, die sehr viel günstiger sind, also so eine Verpackung kostet von der Verpackung sogar weniger als die kleinen da. Ja. Das ist also ganz wichtig. Und Haltbarkeit? Und die Haltbarkeit ist bei Kosmetik normalerweise 30 Monate nach Anbruch. Und das Entscheidende ist auch, das ist, wir haben keinen Tiegel. Das ist ganz wichtig, diese Verpackungen, das sind die anderen auch. Das sind hermetisch abgeschlossene Spender. Da kommt auch bei der Produktion kein Sauerstoff dran, da wird so ein Kolben hochgezogen. Und Sie müssen nicht mit dem Finger da rein, denn der ist immer dreckig, deswegen muss Creme sehr häufig stark konserviert werden. Das ist nicht, weil die Creme schlecht wird, sondern weil wir immer mit unseren dreckigen Fingern da reingehen. Und selbst ein Chirurg, der sich lange die Hände gewaschen hat, zieht ja noch einen Handschuh an, sind immer Bakterien dran. Ja. Und viele Inhaltsstoffe, also zum Beispiel Vitamine, oxidieren eben mit im Zusammenhang mit Sauerstoff. Das heißt, wenn Sie einen Tiegel haben, den mehrmals offen haben, immer die Creme, die Sie oben wegnehmen, ist die, die nicht, wo alles schon wegoxidiert ist. Und das ist also die Haltbarkeit, das ist ganz wichtig. Die Leute können gleich einen größeren Bedarf decken und zum Beispiel kann man so eine Creme, wenn man sie dann nicht angebrochen hat, die man sich auf Vorrat legt, wenn man sie in den Kühlschrank legt, hält sich das ewig. Also Sie haben eine Innovation in der Verpackung, kann man sagen. Genau, die Verpackung ist integraler Bestandteil dieses Kampagnenkonzeptes, dass es eben lange hält und dass der Kunde auch der letzte Tropfen noch genauso frisch ist wie der erste. Ja, nun haben wir natürlich die Erfahrung, auch nach 25 Jahren, dass viele diese Teekampagne noch nicht